Ich möchte noch gern wissen, wann wurde das Puschkin-Denkmal errichtet? Und von wem stammt es? Aber ich bitte Sie, ich habe mir all das notiert. Hier mein Notizbuch.